Als nun David mit seinen Leuten am dritten Tage Ziklag erreichte, waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen, hatten Ziklag geplündert und niedergebrannt, die Weiber und was überhaupt anwesend war, klein und groß. Jedoch ohne jemand zu töten, gefangen genommen und weggeführt und waren ihres Wegs gezogen. Als dann David mit seinen Leuten die Stadt erreichte, da war sie niedergebrannt, ihre Frauen, Söhne und Töchter aber in Gefangenschaft geraten. Da brachen David und die Leute, die er bei sich hatte, in lautes Weinen aus, bis sie keine Kraft zum Weinen mehr besaßen. Auch die beiden Frauen Davids waren in Gefangenschaft geraten, Ahinom aus Jezreel und Abigail, das Weib des Karmeliters Nabal. Aber David geriet in große Not, indem die Leute davon sprachen, ihn zu steinigen, weil jedermann unter den Leuten wegen seiner Söhne und Töchter in Erbitterung geraten war. Doch ermannte sich David in Jahwe, seinem Gott, und David gebot dem Priester Abiatar, dem Sohne Ahimelechs, bringe mir einmal den Ephod her. Da brachte Abiatar David den Ephod. David fragte Jahwe, soll ich diese Horde verfolgen? Werde ich sie einholen? Er antwortete ihm, verfolge sie. Denn du wirst sie sicher einholen und erretten. Da machte sich David mit den 600 Mann, die er bei sich hatte, auf den Weg und sie erreichten das Tal Besor. Die übrigen aber blieben zurück. David setzte mit 400 Mann die Verfolgung fort, während 200 Mann, die ermüdet waren, zurückblieben, ohne das Tal Besor zu überschreiten. Da fanden sie auf freiem Feld einen Ägypter, den brachten sie zu David. Und als man ihm Brot zu essen und Wasser zu trinken gegeben hatte und ihm ein Stück Feigenkuchen und 2 Rosinentrauben zu essen gegeben hatte, kam er wieder zu sich, er hatte nämlich 3 Tage und 3 Nächte nichts gegessen und nichts getrunken. Darauf fragte ihn David, wem gehörst du an und woher bist du? Er antwortete, ich bin ein ägyptischer Jüngling, Sklave eines Amalekiters. Mein Herr hat mich im Stiche gelassen, weil ich heute vor 3 Tagen erkrankte. Wir haben einen Einfall gemacht in das Südland der Kreter und in das Gebiet Judas und in das Südland von Kalib und haben Ziklag niedergebrannt. David fragte ihn, willst du uns zu dieser Horde hinführen? Er erwiderte, schwöre mir bei Gott, dass du mich nicht umbringen, noch mich meinem Herrn ausliefern wirst, so will ich dich zu dieser Horde hinführen. Als er ihn nun hinführte, da hatten sie sich weithin über die Gegend ausgebreitet, aßen und tranken und feierten ein Freudenfest überall der großen Beute, die sie aus dem Philisterland und dem Lande Juda mitgebracht hatten. David aber schlug sie vom Nachmittage bis zum Abend und vollstreckte an ihnen den Bann, so dass keiner von ihnen entkam, außer 400 Knechten, die sich auf die Kamele schwangen und entflohen. Und alles, was die Amalekiter geraubt hatten, befreite David, auch seine beiden Frauen befreite David, so dass nichts von ihnen vermisst wurde vom geringsten bis zum größten, weder Beute, noch Söhne und Töchter, noch sonst irgendetwas, was sie geraubt hatte, alles brachte David wieder zurück. Da nahmen sie alle Schafe und Rinder und führten sie ihm vor und riefen, das ist Davids Beute. Als nun David zu den 200 Mann zurückkam, die zu müde gewesen waren, um mit David weiterzuziehen, so dass man sie am Tale Besor zurückgelassen hatte, da kamen sie David und den Leuten, die mit David gegangen waren, entgegen, und als David mit den Leuten herannahte, begrüßten sie sie. Aber allerlei Böse und Nichtswürdige unter den Leuten, die mit David gegangen waren, ließen sich dahin vernehmen, weil sie nicht mit uns gegangen sind, wollen wir ihnen auch von der Beute, die wir gerettet haben, nichts geben, abgesehen von eines jeden Weib und Kindern. Die mögen sie mitnehmen und ihres Weges gehen. David erwiderte, handelt nicht so nach dem, was Jahwe uns zuteil werden ließ, und nachdem er uns behütet und uns die Horde, die bei uns eingedrungen war, in die Hände gegeben hat. Wer wird auch in dieser Sache auf euch hören? Vielmehr, wie der Anteil dessen, der in den Kampf zieht, soll auch der Anteil dessen sein, der beim Gepäck bleibt, gleichen Anteil sollen sie haben. Dabei blieb es von jenem Tage an. Er machte das zu einer Satzung und zu einem Brauch in Israel bis auf den heutigen Tag. Als aber David nach Ziklag zurückkam, sandte er einen Teil der Beute an die ihm befreundeten vornehmen Judas mit der Botschaft, hier habt ihr ein Geschenk von der Beute der Feinde Jahwes. Ebenso an die von Betul, an die von Ramat im Südland, an die von Jatir, an die von Arara, an die von Sifmot, an die von Estemoa, an die von Karmel, an die in den Städten der Jerameliter, an die in den Städten der Keniter, an die von Horma, an die von Boasan, an die von Attach, an die von Hebron und an alle die Orte, an denen David mit seinen Leuten umhergestreift war.